Leute mit Respekt saufen Gift und fressen Dreck. Doch wir schmeißen uns erst weg, weil ne Möcke drin steckt. Bisschen mäßig, das tut doch nicht weh. Und ich will immer mehr, der meine Rebe ist. Bierseh und Schweinepist gibt uns noch den letzten Rest. Doch was kümmert das den Penner, wer nichts reinkriegt in den Teller? Bisschen mäßig, das tut doch nicht weh. Und ich will immer mehr, denn meine Rippe ist leer. Der Streit bricht der vergiftete Blisse. Eingefärbte Tiere, Menschenwahnsinn. Was ist denn noch gesund? Was kann man heute noch essen? Das ist doch alles Wahnsinn, was wir mit der Welt hier testen. Ein bisschen mäßig, das tut doch nicht weh. Und ich will immer mehr, denn meine Rippe ist leer. Yeah.